Und diejenigen, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten, Angelegenheiten durch Beratung untereinander regeln und von dem ausgeben, womit wir sie versorgt haben.